Ist es Sünde, ein Gebot der Kirche zu übertreten? Ein Gebot der Kirche in einer wichtigen Sache absichtlich zu übertreten, ist eine Todsünde, genauso wie bei den Geboten Gottes. Das eine wichtige Sache ist und wissentlich und willentlich, also absichtlich ist, dann ist es eine schwere Sünde.